Im Radio hören Sie die Wettervorhersage für die nächsten Tage. Wie wird das Wetter? Am Freitag gibt es weiter Regen und Gewitter. Tageshöchstwerte um 15 Grad. Am Samstag anfangs Regen, später heiter um 17 Grad. Am Sonntag meist heiter und niederschlagsfrei. Tageshöchstwerte um 18 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal.